Captain Jack Spezial. El, ich hab da was für dich. Das Nachrichtenteam dieses Senders hat herausgefunden, dass der Mann mit der leeren Hose tatsächlich ein Schuhverkäufer mit dem Namen Al Bundy ist. Bist du jetzt zufrieden? Ja, El, jetzt bin ich zufrieden. 22 Uhr und 32 Minuten, Radio Regenbogen, Verkehrsservice mit einer Meldung. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart, zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim West, Baustelle 5 Kilometer Stau. Radio. Am Abend, Radio. Am Freitag, Radio. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Juhu. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steht drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich mal kurz zu halten. Jetzt kann's losgehen. Unser erstes Gewinnspiel. Hier kommt unser Gewinnspiel. Wir suchen 5 in der Britten. Denn gleich gibt's tolle Preise zu gewinnen. dream so much, got me losing all of my sleep. And when I dance, I lose the beat. And only thought is you, I'm keeping. Yo, it's getting just too deep. Listen up or let me go. I just can't take no more and more. I give you everything that I got. I got my brain tied up in a knot. I can feel that life is going. Love is warm, but still I'm holding. So baby, shake me, down and out. So you're correct me. I think about everything I told you. You and me, over and over. Und wer fünf zusammen hat, ruft an 0138 8000. Und wer mehr faxen möchte, der kann folgende Faxnummer nehmen. 0621 3375 266. Und die Größe von letzten Wochen mit dem Fax bringe ich heute auch noch. Mein L habe ich davon abgehalten. L, heute wirst du mich nicht davon abhalten. Heute bringe ich die Größe per Fax. Da kannst du machen, was du willst. Blöder Hund. Oh, Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. 0138 8000. Ruf mich an, Schwimmer. This is Coach Beats, bringing it to you. Back by Insane the Man. Original Ends. Bringing back the shape with the sound. Wir haben Freitag und wir haben unser Gewinnspiel und hier geht's ans Wochenende. Und seid gegrüßt, die noch zugeschaltet haben. Erst noch ein Titel, dann möchte ich's wissen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keiner macht dich mehr an. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Achtung! Das ist auch einer der unzähligen Robert-Miles-Verschnitte, die zurzeit immer noch jeden Tag ein paar rauskommen und wir heute noch ein paar bringen. Wir könnten ja auch mal einen Wunschmix machen, Robert-Miles-Spezial und was dazu gehört. Das können wir vielleicht noch machen. Aber jetzt habe ich erst eine Kandidatin in der Leitung, und zwar die Bianca aus Heidelberg. Bianca! Hallo! Grüß dich! So, jetzt wirst du uns fünf Interpreten erraten. Hm? Ja, und zwar einmal die Marusha. Richtig. Me and My. Ja. Captain Hollywood. Genau. Culture Beat. Culture Beat, ja. Und Tune. Yay! Yeah! Alles klar, da steht. Hey, klasse! Das war einsame Spitze. Es fetzt, wenn man Gewinner ist, und das sind wir doch alle. Von der Rosso. Ganz lange habe ich letzte Woche auch schon gebracht. 22:53 Uhr. Und jetzt? Die doofe Witze-Ecke. So, also, da dreht sich's wieder um Blondinen natürlich. Dabei grüße ich jetzt mal die Kelly 2000. Ganz herzlich. So, es gibt ja in Finnland gibt es ja auch Blondinen, und zwar jede Menge. Und da ist es so Tradition, dass in Finnland die Frauen auch Männerberufe ausüben. Zum Beispiel ein Baumfällen, die haben ja jede Menge Bäume und so, Wälder. Also, eine blonde Finnländerin hat sich eine Motorsäge nach langem Sparen gekauft, mit der man täglich 60 Bäume fällen kann. Völlig erschöpft kommt sie am Abend wieder zum Händler, um sich zu beschweren. Weil sie nur 10 Bäume geschafft hat. Der Händler prüft das Gerät und wirft den Motor an. Plötzlich fragt die Blondine, Entschuldigung, was ist denn das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Nachschauen, man muss sich das bildlich vorstellen. Jetzt hat die Motorsäge genommen, hin und her geschoben, wie eine normale Säge. Das darf nicht wahr sein! Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und Schnitt. Radio. Am Nachmittag. Radio. Am Sonntag. Radio Regenbogen. Die heiße Spur. Sie war blond, hatte eine grüne Jacke an und irrsinnig schöne blaue Augen. Und wie heißt sie? Keine Ahnung, ich habe sie nur ganz kurz im Supermarkt gesehen. Na dann schnell, Postkarte an Radio Regenbogen, Postfach in 68 026 Mannheim. Bo, bo, bist du's? Oder fax an 0621 33 75 111. Oder anrufen immer sonntags. Wir helfen, Augenblicksbekanntschaften zu finden. Die heiße Spur. Jeden Sonntag von 16 bis 18 Uhr. Wo bist du? Mit freundlicher Unterstützung von Sperrmüll. Miles Davis, der Größte im Jazz. Live around the world, seine besten Songs. Seine großartigsten Bands. Seine sensibelsten Balladen. Miles Davis, live around the world. Jetzt als CD und LP. Radio Regenbogen, come on now everybody, they've got it going on for years. Radio Regenbogen bringt euch die Backstreet Boys. Die Radio Regenbogen Beach Party am Heidesee Forst bei Bruchsal, präsentiert von der Badischen Beamtenbank. Die Boys Band Nummer 1 mit ihrem riesen Sommerhit. Die Radio Regenbogen Beach Party, 13. Juli, Heidesee Forst bei Bruchsal. Eine Riesenparty wünscht die Privatbrauerei Höpfner in Karlsruhe. Get down, yeah. Summertime! The summer is crazy. Wir haben jetzt gleich volle Stunde, da gibt es wieder Aktuelles und dann bin ich aber gleich wieder da. In der nächsten Stunde werden wir wieder hören, wenn ein Schuhverkäufer durchdreht oder wenn ihm die Hitze zu schaffen macht. Das hat nichts mit Schuhen zu tun, aber es ist eine heiße Idee. Weißt du? Ich möchte jetzt dabei mitwirken. Der Titel ist Brüste. Das gibt's nicht, ihr Elfie. Du musst jetzt nicht enttäuscht sein. Wir müssen alle mit unseren Enttäuschungen leben. Ich muss sogar mit meiner schlafen. Na, du Armer. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Und jetzt? Kurz vor 23 Uhr das Wetter von hier. In der kommenden Nacht allgemein klar, morgen erneut sonnig und trocken. Tiefstemperaturen in der Nacht 7 bis 11 Grad, die Tageshöchstwerte im Rheintal örtlich bis 25, im Schwarzwald bei 18 Grad. Die weiteren Aussichten auch am Sonntag und Montag, Fortdauer des schönen Sommerswetters. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. Die Bundesregierung will ihr Sparpaket auf jeden Fall durchsetzen. Das kündigten Bundeskanzler Kohl und Unionsfraktionschef Schäuble trotz der massiven Gewerkschaftsproteste und der für morgen in Bonn geplanten Großdemonstration an. Teil des Sparpakets ist die Neuregelung des Vorruhestands. Der Bundestag hat heute dazu das Gesetz zur Förderung von Altersteilzeitarbeit beschlossen. Damit soll die Welle der Frühverrentungen gestoppt werden. Dem Bau der Transrapid-Strecke zwischen Hamburg und Berlin steht nichts mehr im Wege. Nach dem Bundestag stimmte heute auch der Bundesrat dem umstrittenen Magnetbahnprojekt zu. Bei mehreren anderen vom Bundestag beschlossenen Gesetzen rief der Bundesrat jedoch den Vermittlungsausschuss an. Die Ländervertretung lehnte die Regelungen zur Telekommunikation, zur Gesundheitsreform und zur Vergewaltigung in der Ehe ab. Das Rüstungskontrollabkommen für Bosnien ist perfekt. Die Konfliktparteien des Balkan unterzeichneten in Florenz das im Friedensplan von Dayton vorgesehene Abkommen. Es sieht genaue Obergrenzen für die Zahl der schweren Waffen der verschiedenen Armeen in Jugoslawien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina vor. Die internationale Gemeinschaft einigte sich in Florenz außerdem darauf, die Wahlen in Bosnien wie geplant bis Mitte September abzuhalten. Die EU-Länder haben den Plan Großbritanniens zur Aufhebung des Exportverbots für Rind positiv aufgenommen. Der Plan sieht vor, das Handelsverbot Schritt für Schritt zu lockern. Dabei geht es um die Ausfuhr von Kälbern, Embryonen und Rindfleisch von Tieren, die nur mit Gras gefüttert wurden. Die französisch-schweizerisch-deutsche Oberrhein-Konferenz ist erweitert worden. Neue Mitglieder des Gremiums sind nun auch der Landkreis Waldshut auf deutscher Seite, der Schweizer Kanton Aargau sowie die französischen Städte Straßburg, Colmar und Mühlhausen. Das gab das Gremium heute auf seinem Halbjahrestreffen in Basel bekannt. Als neue grenzüberschreitende Projekte befürwortete die Konferenz eine Studie über die Verkehrsentwicklung und ein Oberrhein-Schulbuch. Der Sport von heute. Tschechien bleibt im Rennen um einen Platz im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. 5 Tage nach der 0-2-Niederlage gegen Deutschland besiegten die Tschechen in Liverpool Italien mit 2-1. Jetzt haben beide Mannschaften in der Gruppe C jeweils 3 Pluspunkte auf ihrem Konto. Im zweiten Spiel des Tages gewann Portugal in der Gruppe D in Nottingham gegen die Türken mit 1-0 und machte damit alle Hoffnungen als EM-Neulings auf den Einzug ins Viertelfinale zunichte. Michael Stich ist im Viertelfinale des Rasenturniers im Londoner Queen's Club vom Südafrikaner Wayne Ferreira gestoppt worden. Stich verlor am Abend in der Runde der letzten 8 gegen Ferreira mit 7-6, 3-6 und 6-7. Damit ist das deutsche Traumhalbfinale geplatzt. Boris Becker hat mit seinem Sieg gegen den Australier Patrick Rafter als einziger Deutscher die Vorschlussrunde erreicht. Mario Basler hat sich heute Abend beim Training erneut verletzt. Bei einem Trainingsspiel der deutschen Mannschaft erhielt der Bremer einen Schlag auf den vor einer Woche operierten rechten Fuß. Er musste die Übungseinheit abbrechen. Eine Diagnose liegt bisher noch nicht vor. Die Einsatzfähigkeit des Mittelfeldspielers in der zweiten deutschen EM-Begegnung am Sonntag gegen Russland dürfte aber ernsthaft in Frage stehen. Die Zeit 23 Uhr und gleich 3,5 Minuten. Und der Radio Regenbogen Verkehrsservice mit einer Meldung: A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim West. Baustelle 5 Kilometer Stau. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Der Spaßstart ins Wochenende am Freitagabend. Das ist es, worum es geht. Ich will jede Menge Spaß. Was meinen Sie damit? Schlag auf Schlag, jede Woche, jeden Freitag bis tief in die Nacht. Freitagabend schrill, schräg, gnadenlos komisch. Das war doch ein Riesenspaß, nicht? Schnauzefurztüte! Hallo Nachtschwärmer, jetzt kommt gleich eine neue Vorstellung. El, was ist denn mit dir schon wieder? Der regt mich schon wieder auf. New. El, was ist denn los? El? Kommt der DJ endlich zu meinem Lied und statt mir zu sagen, wie es heißt, was tut er? Labert minutenlang rum über irgendwelche Staus auf der Autobahn. Ganz neue Beat Production. Turn it to my heart. Beat Production, tell it to my heart. Aber jetzt habe ich den Beweis. Bud, Bundys, ich habe den Beweis, dass Bud eine Gummipuppe hat. Hä? Als ob du was Besseres zu tun hättest, als deine Freundin unter Wasser zu tauchen, um das Leck zu suchen. Wenigstens hat sie eine Erklärung dafür, warum sie Luft im Kopf hat. Also, wenn ich eine Gummipuppe als Freundin hätte. Gib's zu, Bud. Was ich nicht hab. Gib's zu. Ich meine nicht mehr. Wir beerdigen den guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Voll cool. Party! Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Hit News. Can you feel it? In the heat of the night, can you hear the rhythm? Can you feel the heat of the night? Spirits are free with that ooh la la la la la la. Don't talk, just kiss me. Jetzt wird es wieder Zeit für den absoluten Geheimtipp. Seit Wochen bringe ich ihn schon gedauernd Anrufe. Anscheinend ist der Song im Handel nicht lieferbar. Aber da war man eine Zeit lang zu bekommen. Aber ich glaube, jetzt gibt es Engpässe. Achtung! Jetzt kommt er. Jetzt. Der Knaller! Todesgeile übernommen. Das Wahnsinnsteil. Total krass. Extra für euch. Killer dieser Show. Midnight. Volle Energie auf dem CD, Protonenlaser. Feuer frei. was midnight. It was midnight. It was midnight. It was midnight. It was midnight. It was midnight. It was midnight. Absolute Spitze nach schon mal. Herstellungsort ist Belgien an dem Song. Also Import. Ihr müsst eure Plattenhändler löchern ohne Ende, dass die der Plattenfirma Druck machen. Ich hatte den Fall schon mal. Und dann pressen sie die Platte wieder oder die CD am Ende noch. Ja! Kommt gut. Ist klasse. Ein affengeiles Programm. Hi. Showtime. Thank you. 23:23 Uhr. Hallo Nachtschwimmer. Vielen Dank für die vielen Faxe, die werden wir nachher alle noch bringen. Und das ist auch wieder so ein anverwandter Song zu Robert Miles, würde ich sagen. Jetzt kommt die Werbung! Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000. Und zwar morgen Samstag, 15. Juni, Dundenheim. Das liegt nähe Offenburg Richtung Schütterwald. Nähe B36 im Festzelt. Da bin ich selbst. Morgen Abend. Einlass 20 Uhr. 10 läppische Mark Eintritt. Melissas, da sind wir in Hattmann. Und eine Woche später, also heute in einer Woche, am 21. Freitag, 21. Juni, Oberkollwangen-Röthenbach, Nähe Kalf. Festzelt. Dann in Ottenheim. Ottenheim auch im Festzelt, das ist Nähe Lahr. Schwanau-Ottenheim. Und am 22. das zweite Open Air mit Charlie 2000. In Ringsheim. Da waren wir schon mal, 2,5 Wochen. Aber das auf einem anderen Platz, Sportgelände. Und in Brechtal am Samstag, den 22. in der Steinberghalle. Ach, schon mal volles Programm im Juni noch. Überall Feste und so. Nonnweiher, Enzklösterle, Mitteltal, Willstedt. Mama Mia, alles noch im Juni. Mehr Action, mehr Power. Yeah. Marcel Jacobs again. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ja! Was mit euch zwei da? Ja! Das rockt! Ja! Ja! So, ihr könnt wieder rausgehen, ihr zwei. Raus! Cool! Wie, wir sind Budget raus. So ein alter Sack. Uhr und 32 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice, A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Kreuz Weinsberg und Heilbronn-Neckars-Ulm. Hohes Verkehrsaufkommen, 2 Kilometer stockender Verkehr. Und A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim-West, Baustelle 3 Kilometer Stau. Und im Ortsnetz Kenzingen, Kreis Emmendingen sind die Notrufe 110 und 112 ausgefallen. In Notfällen die Polizei in Emmendingen anrufen. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hallo, Nachtschwärmer. Sperrt ganz schnell eure Muttis ein, sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann fliegt euch vor. Wieder 50 Grad. Ihr wisst, in dem ich rede, ist doch klar. Charlie 2000 ist wieder da. Charlie 2000. Lass doch alles stehen und gehen. Mach dein Radio an. Charlie 2000. Aufgepasst, die Show gleich los mit unserem Gewinnspiel. Alles klar machen zum Start. Alles klar machen zum Start. Alles klar machen zum Start. Wir suchen 5 in der Brezeln. 0138 8000. Achtung, alles aufpassen, wir fangen an. Übrigens, nach 12 haben wir ein Gewinnspiel, da sind ein bisschen ältere Songs drin. Da will ich dann mal wissen, was wirklich so drin steckt. Da. hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Wir haben 23.39 Uhr. Wer fünf Interpreten zusammen hat, ruft an 0138 8000. Aber bitte warten, es kommt noch mehr. Ihr müsstet jetzt so einen 6 Interpreten haben. Aber dass das nicht so schwer fällt, machen wir noch ein oder zwei an. Weil die eigentliche Kunst ist ja hier, telefonisch dort zu kommen. Ihr wisst die Nummer? Wem sage ich die? 0138

Das ist auch eine neue Variante Nachtschwärmer. Robert Miles. Oh, Voyage. Und mit dem Song genau schöne Grüße ans Essers. Jetzt habe ich in der Leitung aus Freiburg die Michaela. Michaela, grüß dich. Hallo. Sie ist 32 Jahre jung, und aber so jung und so fit, sie weiß die fünf Interpreten. Lass uns mal hören. Ja, das wäre TM, Captain Jack, Blümchen, Intermission und Scooter. Ja, wie finde ich das? Hello? Y'all ready for this? This is the remix. This is the remix. Make myself ready to go. I'll let it flow and always take it slow. I see vision running across my eyes and realize it's nothing but a rhyme disguise. I make myself moving on and grooving, keep cruising on. Picture yourself in the prism, that's the rhythm. As I keep the rhymes going on and keep up if you wanna be strong. Control ain't nothing but a factor now. Act up, free what you see and believe. A man's strength is in his limp. What you really wanna feel, what I feel trapped inside the real. But I gotta keep running and keep running. Now I feel it coming. But I gotta keep running and keep running. Now I feel it coming. I can feel it coming. It's coming after me. And change your frame. Hey yo, what's your name? There's strange things standing around us, and it's something that I can't discuss. Now hush, now follow and swallow everything that I mentioned. Stay and play close attention. People deny inside and end up as lies. Realize decision is like precision. Hold you in my arm and feel no harm. What I say is crystal clear. Where you run is certain fear. Decision is like precision. Hold you in my arm and feel no harm. What I say is crystal clear. Where you run is certain fear. I can feel it coming. Kurz nach 12 haben wir wieder dann 3 Bluebox Banking Timer zu verlosen. Nach Schwimmer. Wie immer freitags. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, herzlich willkommen. Hier geht's ins Wochenende. Was mich jetzt ja gerade wundert, ist gerade so friedlich hier bei Bandis. El, was ist denn los? Hast du die Friedenspfeife geraucht? Weißt du, ich glaube, dass alles hinhaut bis auf eine Sache. Was denn? Sie will wahrscheinlich Sex. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Supergut. Am Nachmittag. Am Sonntag. Radio Regenbogen. Die heiße Spur. Sie sind dem Traum ihrer schlaflosen Nächte begegnet? Sie waren zu feige, ihn anzusprechen? Keine Panik. Wir helfen suchen. Die heiße Spur. Jeden Sonntag von 16 bis 18 Uhr. Mit freundlicher Unterstützung von Sperrmüll. Mann, ist das heiß hier. Kann ich auch gleich auf die Bahamas fahren. Genau. Bounty anrufen, Reise gewinnen, Bahamas fahren. 040 37 37 00. Und ansonsten gilt, wenig bewegen, paar Bounties in den Kühlschrank werfen und ganz cool genießen. Hör mal, ist klar jetzt, ne? Erleben Sie Radio Regenbogen und das zweite deutsche Fernsehen live in Mannheim. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Das Radio Regenbogen Internationale Oli Festival. Let's have a party mit Ricky Shane, Smokey, Middle of the Road, Sweet, Mango Jerry, Mary Ryan, Slate, Drafi Deutscher, Dieter Thomas Kuhn und den Blue Diamonds. Karten bei den bekannten Vorverkaufsstellen im Kaufhof Mannheim und bei Radio Regenbogen. Das internationale Oli-Festival, 6. Juli, Reitstadion Mannheim. Dann bleib ich bei dir. Let's have a party mit Licha Pilsner aus dem Herzen der Natur. Jungs, es ist soweit. Hannelore, Hannelein, alle sind sie so gemein. Every word got repeated from the first phrase. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. We have contact with unidentified flying object, over. Beer, wine, women, yeah. Das geht ab. Jetzt küsst! Ja, mei, oh, mei, oh, mei! First time you... Ah, ich so nötig! Gimme, gimme! A new... Yes, new disco play! Disco play? Wir beerdigen den guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Voll cool. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Thank you.

Hallo Blondies, hallo Kelly. Was sagt die Blondine zu einer Python-Schlange? Mann, ist die lang. Was bekommt man, wenn man einer Blondine Kopfhörer aufsetzt? Den absoluten Raumklang. Alles auf die Kehle bezogen, ne? Kelly, aber du bist mir nicht sauer deswegen, oder? Irgendwie stinkt mir das langsam. Vielleicht noch einer. Was ist der Unterschied zwischen einem Pitbull und einer Blondine mit Tollwut? Ach, schon mal, der Lippenstift. Aber für alle, die den noch nicht kennen, die Blondine kam in die Schule. Erster Schultag, kommt mittags gleich nach Hause und sagt, Mutti, stell dir mal vor, heute hat ihr die Zahlen durchgenommen. Alle anderen kommen bis 3, ich komme schon bis 10, Mutti. Liegt das daran, vielleicht, dass ich eine Blondine bin? Nein, sagt die Mutti, das glaube ich nicht. Das ist halt, du bist halt, vielleicht hast du es mal irgendwo gehört. Nächster Tag, gleiche Situation. Mutti, heute haben wir das ABC durchgenommen. Ich komme schon bis K, die anderen nur bis 10. Mutti, langsam glaube ich doch, dass es davon kommt, dass ich eine Blondine bin. Nein, sagt die Mutti, das würde ich mal nicht drauf verlassen. Dritter Schultag. Sie kommt ganz aufgeregt nach Hause und sagt, Mutti, jetzt weiß ich es ganz genau. Heute hatten wir Sport. Stell dir vor, die anderen tragen noch kein BH. Dabei trage ich seit 2 Jahren schon einen. Kommt das vielleicht jetzt wirklich davon, dass ich eine Blondine bin? Dann sagt die Mutti, nein, mein Schatz, das kommt davon, dass du schon 18 bist. Alles anschnallen, wir heben ab ins starke Wochenende. Noch mehr Action. Happening here on your Maximum Music Radio Station. Es nimmt kein Ende mit Grüßen, aber nur per Fax nach Jonas. Sonst kann ich gleich eine Grußsendung machen. Die Birgit Maudel, Löhlestraße, Ettenheim, hat geschrieben, eine Postkarte. Vielen Dank. Come together, friends, we gotta take this chance tonight. Come together, friends, we gotta take this chance tonight. Jetzt weiter. Ich bin Tommy aus Reutlingen. Grüß alle, die mich kennen. Radio Regenbogen-Team und so weiter. Lauscherin Mario aus Weitenung. Jens, DJ Jens Reinhard Heuboden, Gimpsheim. Der grüßt mich als Stei. Den Lichtschuh geht mich als Stei. Hallo Charlie, Grüße aus dem Saarland. Die neue R&B, die müsste ich ja noch bringen. Jens aus Losheim am See. Dann ist das noch von letzter Woche. Miau Kitty Cat, da war ein Geburtstag. Schade, aber letzte Woche bin ich nicht dazu gekommen und habe es auch teilweise vergessen, die Faxe durchzusagen. Aber ich hole es heute Abend. Ach, schön, so, Achtung! Ja. Onkel Lottes Märchenstunde. Im Frühtau die Zwerge, sie gehen fallera. Sie taumeln, sie schwanken und sie grün fallera. Ja, seht, wie krumm sie laufen, denn gestern waren sie saufen. Ihr kennt das, ihr wart das ja auch schon mal. Vom Freibier die Zwerge, sie kommen tralala. Zur einer anderen Kneipe wollen sie 10 rum, tata. Sie sind gerade rausgeflogen, weil sie sich nackt auszogen. Der Suff macht sie alle pervers, tata. Im Frühtau die Zwerge bleiben stehen, lalala. Sie kotzen in die Büsche und die sehen, hopsasa. Was soll man dazu sagen? Sie können halt nichts vertragen. Naja, Zwerge sind nun mal blöd. Fallera. Danke, Onkel Hotte! Oberhalb der Wahnsinnsgrenze. Das klingt, als wäre der Feueralarm losgegangen. Ho! Oh! Oh! Bis Ihnen der Nachthemdkragen platzt. Thank you.

1:31 Uhr, Radio Regenbogen Verkehrsservice, A6 Heilbronn Richtung Mannheim. Zwischen Kreuz Weinsberg und Heilbronn-Neckarsulm hohes Verkehrsaufkommen, 2 Kilometer stockender Verkehr. Und A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart, zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim West, Baustelle 2 Kilometer Stau. Und ein Hinweis, im Ortsnetz Kinzingen, Kreis Emmendingen, sind die Notrufe 110 und 112 ausgefallen. In Notfällen die Polizei in Emmendingen anrufen. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Wir haben sogar einen Sponsor. Jael. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Die öden Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, dass hier die Post abgeht. Ich schmeiß mal gerade an und bin nur drauf. Der Charlie baut mich in Materie. Jetzt soll wieder was kommen, da kommt nichts. Ey, du Blödmann, du hast die falsche Seite aufgelegt. Das kann mit dem Stück mal passieren, oder? Was? You and this again. Yeah! Action! Feels like in heaven. Hallo, Nachtschwärmer. Heaven. Hier ist immer noch Radio Regenbogen. Call it love. Platz 4 auf Germany laut Media Control. Oh, 96. Feels like in heaven. Das nächste kommende Gewinnspiel ist fällig, Nachtschwärmer. Und ich habe jetzt gedacht, ich mache es wieder spannend. Ha? Ich mache es schwierig. Ich nehme ein paar ältere Songs. Ja! Jetzt geht's los. Uno, dos. Und zwar sind die Songs alle so ein bisschen heavy-mäßig angehaucht. Ja! Auf geht's hier! Fünf Interpreten werden gesucht. Und jetzt wird gespielt. Eins, zwei, drei. Los jetzt, Leute, es ist soweit. Ladies und Gentlemen, das Spiel geht los. Der Gewinner erhält alles. Gewinnspiel, ich mach's extra schwierig. Ich nehme die ollen Kamellen. Ich bin gespannt, ob wir das rausbekommen. Fünf Stück brauchen, fünf Namen, fünf in der Print. Spirit in the Sky. Thank you. tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. Since you've been gone, since you've been gone, I'm out of my head, can't take it. Could I be wrong? But since you've been gone, you cast the spell, so break it. Oh, oh, oh, oh, oh. Since you've been gone, oh. Wer fünf Interpreten zusammen hat, ruft bitte an und klingt sich ein unter 0138 8000. Wer noch faxen will, 0621 3375 266. Rock Aldis Gewinnspiel. And